dass ihr Tod uns Leben ermutet, dass sie für Unwürdige nicht geblutet. Das beweise deutsches Vaterland. Nun seid ihr still in unser Tal gezogen, und alle Herzen öffnen sich euch weit. Ihr findet ihr nach heißen Kampfeswogen die Friedenstätte, die euch längst bereit. Es harren viele Hände euch zu warten, sanft zu lindern euer Schmerzenblut. Und unser Tal grüßt wie ein Gottesgarten, und unsere Wälder rauschen Mut nur Mut. Euren Augen soll es fröhlich strahlen, denn eure Wunden sind ja euer Ruhm. Das deutsche Volk preist euch zu tausend Malen und neigt sich tief vor eurem Heldentum. Habt ihr mild erstritten, das schlingt um uns ein unzertrennlich Band. Wir danken euch, für das wir hier gelitten, und mit uns dankt das ganze Vaterland. Großen Siege habt ihr mit erstritten, das schlingt um uns ein unzertrennlich Band. Wir danken euch, für das wir hier gelitten, und mit uns dankt das ganze Vaterland. Und mit uns dann das ganze Vaterland.